Und wenn Sie gerade so gemütlich hier liegen, vielleicht haben Sie eine Frage. Dann sagte sie, ja, ich habe eine Frage. Und dann stellte sie mir die beste Frage, die mir je ein Außenstehender gestellt hat. Sie sagte, ich habe doch vor einigen Wochen das Wort Bekehrung gehört. Können Sie mir mal erklären, was das ist? Also Leute, ich war so hin und weg, dass ich mich gleich neben sie ins Gras fallen ließ. Ich nahm meine Bibel, ich zog einen Kugelschreiber heraus, ein Blatt Papier. Ich erklärte ihr, was Bekehrung ist. Bekehrung heißt die Kurve kriegen zu Gott über Jesus. Also ganz einfach, ich zeichnete das auf einem Blatt Papier, erklärte es mit einigen Bibelstellen, sie hörte zu. Und in diesem Augenblick kam Sascha. Er kam mit seinem Velo, mit seinem Fahrrad und hat das Fahrrad ebenfalls in Gras reingeschmissen und sich neben mich hingesetzt. Und das ärgerte mich, muss ich ganz offen sagen. Es ärgert mich deswegen, weil ich mit dieser Frau sprechen wollte. Und ich wollte keinen Zuschauer oder Zuhörer haben. Ich wollte sie ja für Jesus gewinnen. Und dann habe ich so nach 2 Minuten gesagt, Sascha, ich möchte gerade hier mit dieser Dame sprechen. Und du fährst noch ein bisschen mit dem Fahrrad in der Gegend rum. Und dann treffen wir uns irgendwo. Und dann sagt er, das ist aber meine Mami. Merken Sie etwas? Mit einem Mal sah ich eine wunderbare Verbindung zwischen der Segnung des Jungen zu der Begegnung mit der Mutter, die an diesem Nachmittag zutiefst angesprochen wurde durch das Evangelium. Ich konnte mit ihr beten. Eine wunderbare Beziehung. Das sind die Aufträge, die Spontanaufträge, die Gott uns geben kann, wenn wir offen sind für göttliche Impulse und wenn wir eingehen auf göttliche Impulse. Ich könnte Ihnen jetzt viele Beispiele bringen, vielleicht noch eins aus Konstanz, aus der gleichen, aus einer Evangelisation ein Jahr vorher in der Stadthalle dort. Es war an einem Nachmittag, ich ging aus meinem Quartier, um zu einer Freiversammlung zu gehen, dort wollten wir predigen. Und während ich über die Straße gehe, sehe ich einen jungen Mann auf seinem Fahrrad. Also er war ungefähr 17 oder 18 Jahre alt. Und ich bekomme den Impuls, für ihn zu beten. Mir war klar, das kann ja nur eine ganz spontane Sache sein. Ich betete für diesen 18-Jährigen und dann ging ich zur Freiversammlung, das habe ich alles vergessen. Klar, ich predigte ja. Ich war am Abend in der Stadthalle, ich habe die Abendveranstaltung geleitet, ich habe evangelisiert und während ich redete, sehe ich einen jungen Mann. Ich denke, den kennst du doch. Woher kennst du den? Und während ich predige, überlege ich ständig, woher ich den kenne. Das war ganz eigenartig. Also ich habe also mit einer Seite gepredigt, mit der anderen Seite habe ich überlegt, woher kennst du den? Es war so hin und her. Um dieser Zerrissenheit ein Ende zu machen, habe ich mir gesagt, also auf den gehst du am Schluss zu. Und dann war es okay. Und dann predige ich wieder ganz, ganz intensiv. Der Abend war zu Ende. Ich schiebe mich durch die ganzen Leute durch und gehe auf diesen jungen Mann zu. Und als ich vor ihm stehe, wird mir bewusst, das ist ja der junge Mann, für den ich gebetet habe. Auf der Straße. Ich war ganz erstaunt. Ich reiche ihm meine Hand und er sagt, warum begrüßen Sie mich eigentlich? Ich sage, ich habe Sie heute Nachmittag schon gesehen und für Sie gebetet. Sie sind doch an der Kirche mit dem Fahrrad vorbeigefahren, 3:30. Er sagt, ja. Und dann sagt er, es ist eigentlich gut, dass Sie auf mich zukommen. Ich hatte, während Sie predigten, das starke Bedürfnis, mit Ihnen zu sprechen. Aber ich hätte es nicht gewagt, zu kommen. Dann erzählte er Folgendes. Er war wenige Wochen vorher im Ruhrgebiet bei einer Tante. Und die hat ihn zu einer spiritistischen Sitzung mitgenommen, eine Geisterbefragung. Und bei dieser Geisterbefragung geschah etwas Unheimliches. Während der Tisch sich bewegte, war ein Fremder in diesem Raum, der auch zum ersten Mal dabei war, und der sagte, das geht nicht mit rechten Dingen zu, da ist der Teufel im Spiel. Und als er diesen Ausdruck Teufel nannte, hat der Tisch Sätze gemacht, ist hin und her gesprungen, keiner konnte ihn mehr festhalten. Die Frau jagte davon, holte ein Kreuz von der Wand runter, legte es auf den Tisch, das flog auch durch die Gegend. Also das ist auch keine Hilfe gewesen. Und erst nach ungefähr 5 Minuten hat der Tisch sich einigermaßen beruhigt. Man hat die Sitzung abgebrochen. Und der junge Mann hatte von dieser Sitzung an furchtbare Angstträume in der Nacht. Er sah Dämonen, er fürchtete sich überhaupt nur im Dunkeln. Und das wollte er mir bekennen. Darüber wollte er mit mir sprechen. Und ich durfte Werkzeug der Befreiung sein. Und nicht nur Werkzeug der Befreiung für ihn, sondern auch Werkzeug der Lebenshingabe an Jesus Christus. Und das alles begann mit einem spontanen Gebet. Wenn ich nicht für ihn gebetet hätte, wäre ich nie in dieser Evangelisation auf ihn zugegangen. Das ist die Offenheit für göttliche Impulse und das Eingehen auf göttliche Impulse. Wir müssen das als Fürbitter lernen, dass wir eingehen auf die Impulse Gottes. Ich habe einen 5. Punkt. Wirkungsvolle Fürbitte geschieht im ständigen Beobachten und Reagieren. Es gibt natürlich Fürbitte, die Sie nicht beobachten können. Das ist klar. Wenn Sie für einen Missionar in Afrika beten, können Sie nicht beobachten. Das wäre ja nicht Fürbitte für noch nicht wiedergeborene Christen. Aber es gibt vielleicht einen Menschen, der weit weg von Ihnen ist und der Ihnen auf dem Herzen liegt und für den Sie beten. Den können Sie nicht beobachten. Aber normalerweise kann man Fürbitte-Objekte, wenn Sie das so gestatten, das Wort, kann man Fürbitte-Objekte beobachten. Das sind Menschen, die uns immer wieder begegnen. Man kann auch am Telefon beobachten. Man kann brieflich beobachten. Und es ist wichtig, dass wir in unserer Fürbitte beobachten, wie reagiert ein Mensch auf die Fürbitte. Der weiß ja vielleicht gar nicht, dass wir für ihn beten. Aber was geschieht, während wir beten? Also wie kann Gott jetzt in das Leben eingreifen? Ein Mädchen kam einmal zu mir, die sagt, ja Pastor, ich bete, ich habe ein Seminar bei Ihnen besucht, ich bete seit einigen Wochen für meine Schulkameradin, die ist plötzlich ganz aggressiv. Ich sagte, Halleluja. Die guckte mich ganz erstaunt an. Ich sagte, das ist die Wirkung der Fürbitte. Wenn jemand einen Wal harpuniert, dann kommt er nicht aus dem Wasser und jauchzt. Ja? Sondern dann geht er erstmal unter, in Deckung. Und wenn wir für einen Menschen beten und die Harpunen Gottes treffen einen Menschen, um ihn zur Hingabe an Jesus zu bewegen, dann ist manches Mal das Erste, dass einer aggressiv reagiert. Also Fürbitte bedeutet nicht, dass es alle so wunderschön weiterläuft. Es kann zu Aggressionen kommen. Und dann müssen wir unsere Fürbitte darauf einstellen. Das ist das Beobachten und darauf reagieren. Dann können wir schon mal danken. Ja. Dann können wir sagen, oh Herr, danke. Er ist schon getroffen. Ja, also vergessen Sie das Bild mit dem Wal und der Harpune. Aber danke Herr, er ist schon getroffen. Ich sehe, du bist schon an der Arbeit. Ja? Er setzt sich zur Wehr und jetzt wird die Fürbitte intensiver. Noch intensiver. Und jetzt können Sie darauf eingehen und weiter beobachten. Und Sie können immer eingehen auf die Reaktionen. Denn ich glaube, dass keine Fürbitte umsonst ist. Jede echte Fürbitte löst Wirkungen aus. Nur kommt es darauf an, wie gehen wir jetzt darauf ein. Gott will ja, dass wir seine Mitarbeiter sind. Wie gehen wir darauf ein? Sind wir brauchbare Mitarbeiter oder versauen wir die ganze Arbeit Gottes, indem wir jetzt falsch reagieren oder gar nicht reagieren, gar nicht beobachten, gar nicht glauben? Also wichtig ist, dass wir beobachten mit einer großen inneren Spannung, was tut Gott in der Zeit der Fürbitte. Ich habe ein Fürbitteheft, das habe ich von meinen Nachbarn angelegt. Wir sind vor 2 Jahren dort umgezogen. Und ich schreibe die Beobachtungen ein. Wir machen Besuche, meine Frau und ich. Wir haben schon 3, 4 Briefe geschrieben. Ich habe meinem Nachbarn schon ein Buch geschenkt. Ich habe einen Brief geschrieben, Blick auf von Minus zu Plus. Eine Woche vorher habe ich auf diese Aktion aufmerksam gemacht. Habe gesagt, dass es sehr klares, sauberes Evangelium ist. Und dass ich bereit bin zum Gespräch und so weiter und so weiter. Also wir versuchen alle Gelegenheiten, alle Möglichkeiten. Und ich beobachte meine Nachbarn, ihre Reaktionen und notiere mir diese Reaktionen, damit ich in meiner Fürbitte und meine Frau in der Fürbitte für die Nachbarn entsprechend mich darauf einstellen kann. Keine Fürbitte ist gleich. Wenn ich an meine Nachbarn denke, ist jede Fürbitte verschieden, weil ich beobachte. Das war das Fünfte und jetzt kommt der Sechste. Wirkungsvolle Fürbitte verlangt einen Fürbitte-Lebensstil. Und das will ich jetzt noch zum Schluss sagen. Fürbitte ist nicht eine Sache, die wir abhaken. Fürbitte ist nicht so, dass ich mein Fürbitteheft rausziehe, 16 Namen lese, zuklappe und dann hat sich's erledigt. Das ist keine Fürbitte. Das ist Gewissensberuhigung. Aber keine Fürbitte. Nein, Fürbitte ist ein Lebensstil. Fürbitte ist das, was ich gestern versuchte, andeutungsweise in dem Bild zu charakterisieren. Eine Mutter hat ein schwer krankes Kind. Die Mutter kann nicht die ganze Zeit am Bett des Kindes sitzen. Sie muss schnell mal einkaufen. Sie muss in der Küche etwas zubereiten. Aber ihr Herz ist beim Kind. Nicht beim Einkaufen. Nicht beim Zubereiten von Mittagessen. Sondern ihr Herz ist beim Kind. Das ist Priorität. Und so ist der Fürbitter. Der Fürbitter trägt Menschen auf dem Herzen. Bis Gott geantwortet hat. Es ist eine Last. Und der Fürbitter darf eines nicht tun. Er darf die Fürbitte nicht unterbrechen. Das ist nicht gut. Darf ich Ihnen am Schluss noch ein Bild benennen? Eine Frau aus der Gebetsbewegung, Gebetsnetz über Deutschland, Frau Rotacker aus Altensteig, hat dieses Bild bei einer unserer Gebetskonferenzen gebraucht. Sie sagte, für sie ist das Bild von der brütenden Henne ein wunderbares Bild der Fürbitte gewesen. Sie wissen, nicht jede Henne ist eine Kluckhenne, die also in der Lage ist zu brüten. Da kommt irgendwas über eine Henne, das ein Widerfahren ist, und dann wird sie eine Kluckhenne. Und dann sucht sie sich Eier und dann setzt sie sich drauf. Und dann setzt sie sich aus einem Grund drauf, nämlich, dass da eines Tages Küken ausschlüpfen. Und wenn eine solche Gluckhenne auf Eiern sitzt, dann hat sie ein ganz eigenartiges Verhalten. Dann sitzt die nicht 6 Stunden drauf und dann geht sie im Hühnerhof spazieren und gackert eine halbe Stunde mit anderen Hühnern rum und dann setzt sie sich wieder mal ein bisschen drauf, da ist sie schon von Anfang an versaut. Sondern dann geht die nur ganz kurz runter, pickt Körner und zack zurück und wieder auf die Eier. Die dürfen nicht kalt werden, die Eier. Und so sind die Fürbitter. Die Fürbitter lassen die Fürbitte nicht kalt werden. Die bleiben dran, bis es das Ergebnis gibt. Und darum möchte ich 2 Dinge noch am Schluss nennen. Erstens, es gibt eine Fürbitte, die sehr spontan ist, wo wir nicht Menschen begleiten können in der Fürbitte. Es kann ein spontaner, ein plötzlicher Auftrag sein. Und es gibt Fürbitte, die uns so aufs Herz gelegt ist, dass wir einige Menschen, das können nie mehr als 5 oder 6 sein, dass wir einige Menschen intensiv begleiten in der Fürbitte, bis Gott wirkt. Also bei diesem Thema der Fürbitte habe ich jetzt bewusst natürlich ausgeklammert Gebet um Erweckung. Das ist keine Fürbitte. Das ist ein anderer Gebetsbereich, der sehr wichtig ist. Bei dem Thema der Fürbitte haben wir immer Menschen im Auge. Immer. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie die Freude empfinden, die intensive Fürbitte auslöst, wenn Gott nicht nur reagiert, sondern dann auch durchbrechen kann und der Mensch zu einem neuen Leben findet. Ich wünsche mir eigentlich, dass sie alle Fürbitter werden, die ganz neu und ganz intensiv dieses Thema der Fürbitte zu ihrem Lebensthema machen. Ich bin sehr froh, dass du das als letztes Thema auf das Programm gesetzt hast. Es wäre dumm, wenn das Thema des heutigen Nachmittags zuletzt gekommen wäre. Ja, es war ein bisschen dunkel, aber dieses Thema der Fürbitte ist ein sehr ermutigendes Thema. Und Gott wird Sie segnen, wenn Sie mit dieser Sehnsucht und Bereitschaft nach Hause gehen. Amen. Ich habe ein kleines Buch geschrieben über Gebetstrios, lebendige Gebetszellen. Ich sagte das schon. Ich werde morgen früh darüber sprechen, im Gottesdienst, über dieses Thema. Das ist der Gottesdienst. Ich sagte es Ihnen heute schon mal. Ich sehe eine ganz, ganz große Hoffnung, wenn in einer Gemeinde multiplizierende Gebetszellen entstehen. Wenn Sie zurückgehen und sich nach einem Menschen ausstrecken, einen Menschen sich von Gott zeigen lassen, mit dem Sie zusammen einmal in der Woche beten können. Nur eine halbe Stunde. Wo Sie drei Menschen und er drei Menschen vor Gott ausspricht. Also Fürbitte in kleinen Gebetszellen. Und wo Sie nach einiger Zeit, wo Sie sich zusammen gebetet haben zu einer Einheit, um einen Dritten beten und sich eins werden, auf wen Sie zugehen, müssen beide eins sein, auf wen Sie zugehen. Und dann gehen Sie mit dem Gebetsniveau ein bisschen runter, wenn der Dritte reinkommt, der ist ja ein Azubi jetzt, der muss ausgebildet werden, ja. Gehen Sie also mit dem Gebetsniveau ein bisschen runter und führen ihn in diese Gebetszelle ein. Und dann beten Sie auch mit demjenigen oder derjenigen ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr ganz gezielt für Menschen, für ihre Gemeinde, für Probleme in der Gemeinde. Und dann gucken Sie zu dritt nach einem Vierten und gehen auf einen Vierten zu. Dann gehen Sie wieder runter mit dem Niveau und führen den Vierten ein in die Gebetszelle. Und dann beten Sie mit ihm, und wenn diese Viererzelle stabil geworden ist, dann teilen Sie sich. Dann gehen Sie auseinander. Und dann gibt es zwei Gebetszellen und die zwei beten jetzt um einen Dritten. Und so kann in einer Gemeinde innerhalb von Jahren eine Gemeinde mit Gebetszellen durchdrungen werden. Und das Klima steigt von 3 Grad unter Null auf 10 Grad über Null und wird noch ein bisschen wärmer. Ich hoffe, dass es nicht Fieber gibt, ja, das wäre gefährlich. Das wäre dann Schwärmerei. Willst du es wärmer, geh zum Schwärmer. Also so nicht, sondern dass sie gut an der Normaltemperatur bleiben, die gesund ist, und nicht, dass sie Treibhauspflanzen werden dann, so mit Halleluja-Zwiebel, sondern dass sie ganz, ganz normal, nüchtern, klar stehen, dynamisch für den Herrn da sind, das ist schön. Und so kann eine Gemeinde geistig wachsen durch Gebetszellen. Ich habe dieses Buch, dieses kleine Heftchen geschrieben, es ist ein solches kleines Heftchen, das hinten aufliegt. Ich möchte auf 3, 4 Hefte hinweisen, die auf diesem Büchertisch liegen. Das sind eigentlich Hefte, die für Außenstehende geschrieben sind. Und Fürbitter haben immer zu Hause 10 Bücher ungefähr, also sagen wir 5 bis 10, ich will mal gnädig sein, 5 bis 10 Bücher irgendwo liegen, die sie vom Inhalt her kennen und die sie in entsprechenden Situationen weitergeben können. Da kommt der Kaminfeger. Tolle Gelegenheit, ihm ein Buch zu geben. Na, da haben sie sonst einen Besuch und Sie wissen ganz genau, nach welchem Buch Sie greifen können. Also, das ist eine gute Möglichkeit. Das ist ein Buch über die Wiedergeburt, sehr aktuell geschrieben, weil das Wort Wiedergeburt ja ein Modewort ist. Jede Hexe sagt, dass sie wiedergeboren ist. Ne? Es gibt eine dämonische Wiedergeburt. Und es gibt die Wiederverkörperung, die Reinkarnation, die heute auch einige mit Wiedergeburt verwechseln. Dann ein Buch, Wie werde ich Christ, ganz kleine Schilderung fürs Christsein, und ein Büchlein, Wer die Geister ruft. Das können Sie denen geben, die so eine okkulte Schlagseite haben, die schon mal beim Wahrsager waren oder die Horoskope lesen und so. Wenn Sie da Kontakte haben, geben Sie so ein Buch. Da werden die Leute genau informiert, wer die Geister ruft. Hier ist ein Büchlein, Gott beschenkt uns mit Problemfeldern, die in Ansprachen gelöst werden. Und zwar, Gott führt uns aus dem Irrgarten der Ängste. Da geht es um das Thema Angst. Gott bietet uns seinen Frieden an. Gott erfüllt unser Leben trotz unerfüllter Wünsche. Gott gibt uns Hoffnung für die Zukunft. Das ist die Zukunft, Thema der Wiederkunft Jesu. Gott ruft jedem zum Vertrauen. Und das ist sehr preisgünstig. Das kostet nur 4 Mark. Das kostet ja auch schon 2,60 Mark. Oder? 3,60 Mark und das kostet 4 Mark. Das ist heruntergesetzt, weil es ein Restposten ist. Das Buch ist vergriffen, der Restposten liegt also noch hinten auf, deswegen ist es 4 Mark ursprünglich. Wenn Sie hinten raufschauen, kostet es 7,95 Mark. Also etwas verbilligt. Das können Sie also gerne auch erwerben. Auf diesem Büchertisch habe ich ein Heft in dieser Größe von mir aufgelegt, das die Botschaft vom Kreuz sehr aktuell bringt. Und zwar die 7 Worte Jesu am Kreuz, jeweils in Verbindung gebracht mit der paulinischen Kreuzestheologie. Die tiefste Theologie des Kreuzes hat ja Paulus. Er hat eine besondere Offenbarung von Gott. Und ich habe jeweils ein Wort, das Jesu am Kreuz gesprochen hat, mit einem Wort, das Paulus als göttliche Offenbarung empfangen hat, zusammengefügt. Und das ist interessant, wenn Sie sich dafür interessieren. Es liegt also hinten auf, Sie können da mal reinschauen. Das wär's. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Dann singen wir einen Chorus und Sie können noch ein paar Fragen stellen, wenn Sie wollen. Das ist die letzte Gelegenheit, um mich zu löchern. Gut. Wollen wir gleich mal einen Chorus nehmen, der an das Kreuz führt. Ehre, Ehre, Ehre sei dem Lamm. Ehre. Lamm Gottes auf dem Thron. Ehre, Ehre, Ehre sei dem Lamm. Ehre, Ehre, Ehre sei dem Lamm. Denn deine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Wir nehmen uns noch ein paar Minuten Zeit für anstehende Fragen. Fragen von heute Morgen, gestern. Bitte. Ich sage mal so dahin, wenn Sie heute im Wirtschaftsdienst tätig sind, hat man zumal, wenn man mal Groll im Ernst wiederfährt, Mitarbeiter haben, die nicht so spuren, die das gerne möchte und so weiter. Also wir sind heute im Arbeitsleben sehr, sehr gefordert. Und hier passiert das öfter, ich sage, wir haben über Menschen ganz normal aus der Haut fährt und nicht immer so liebevoll sein. Ich möchte aber gerne für Sie. Das ist ja wieder Kerngepunkt. Ja, dann. Und wir auch. Besonders wenn wir immer frömmer werden. Es gibt fromme Leute und arg fromme. Und arg fromme sind mehr arg als fromm. Also wir müssen also aufpassen, dass wir nicht überheben. Was Sie gesagt haben, ist richtig. Natürlich versagen wir. Und wenn wir das eingesehen haben und bitten um Vergebung, dann werden wir natürlich gebraucht als Fürbitter. Und wir sind auch als Fürbitter von seiner Gnade abhängig. Das ist richtig. Und wir dürfen uns auch mal bei einem Mitarbeiter entschuldigen. Wenn unser Gaul durchgegangen ist, dann dürfen wir uns entschuldigen. Und das ist ein gutes Zeichen für einen Christen, wenn er sich irgendwo entschuldigt. Denn der andere wird sagen, das ist mir noch nie begegnet, dass sich einer entschuldigt hat. Was ist mit dem bloß los? Und das kann zu einem Einstieg in ein Gespräch führen. Werden. Dankeschön. Also der Bibeltext, bis ins dritte und vierte Glied steht ja genau an der Stelle, wo es um okkulte Sünden geht. Ne? Wenn Sie den mal aufschlagen, 2. Mose, Kapitel 20, sind die 10 Gebote. Gucken wir mal schnell nach, ob ich den, jawohl, 2. Mose 20. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Hier geht es also um Dämonen, ja. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, diese Bilderanbetung. Also es war ja eine Dämonenanbetung. Weder von dem, was oben im Himmel ist, Astrologie, noch dem, was unten auf der Erde ist, irgendwelche Vorstellungen von Tieren und so. Noch dem, was im Wasser unter der noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Also alles, was wenn Menschen in irgendeiner Weise dämonische Kräfte in Anspruch nehmen, ist das eine Art Anbetung der Dämonen. Wenn wir ihre Kräfte in Anspruch nehmen, bete sie nicht an, diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, bin ein eifernder Gott, der die Missetat, diese Missetat der okkulten Sünde, diese Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied. Das ist ausschließlich auf okkulte Sünden. Auf okkulte Belastung erleben wir in der Seelsorge. Das heißt, wenn Ihre Großmutter in einer spiritistischen Sitzung war, dann sind Sie mindestens medial veranlagt. Das heißt, Sie können der Pendel schlägt bei Ihnen aus, Sie könnten Karten legen, Sie könnten genauso gut an einer spiritistischen Sitzung als Medium gebraucht werden. Sie haben Warträume. Das sind Ausläufer im zweiten und dritten Glied von okkulten, schweren, okkulten Belastungen der Urgroßeltern. Und so gibt es Belastungsbereiche, wenn also Ihre Mutter Warzen besprochen hat oder sowas, dann ist das genauso, obwohl das weniger gefährlich ist, aber es ist genauso gefährlich, es kann Übertragungen geben auf unser Leben. Also ich würde, wenn ich solche Dinge wüsste, würde ich mich ganz bewusst im Namen Jesu davon lossagen. Wenn ich mit einem Menschen ein Gespräch über Befreiung führe, bevor ich die Mächte persönlich anspreche oder so, oder den Eindruck habe, hier sind welche Personal gegenwärtig, spreche ich meistens auch ein Lossagegebet im Blick auf die Vorfahren. Wenn ich frage zurück, ist Ihre Mutter, Ihr Vater gläubig gewesen? War Ihr Vater ein Trinker? Gab es Ehebruch? Oder in Ihrer Familie gab es da schon depressive Linien oder sowas. Ich frage also zurück, das ist eine Anamnese in die Vorgeschichte hinein, ich frage zurück. Und wenn ich einen Eindruck habe, hier sind also schon Belastungsmomente, dann spreche ich mit einem Menschen auch ganz bewusst ein Befreiungsgebet im Blick auf die Vorfahren. Also ungefähr so, im Namen Jesu löse ich mich von okkulten Bindungen und Belastungen meiner Vorfahren väterlicherseits und mütterlicherseits zurückreichend bis ins dritte und vierte Glied. Ich möchte mit diesen Belastungen nichts mehr zu tun haben. Und das können Sie eigentlich feststellen, wenn Sie solche Phänomene in Ihrem Leben entdecken. Also wenn Sie Wahrträume haben oder Albträume oder wenn Sie den Eindruck haben, den habe ich schon mal gesehen oder da war ich schon mal. Irgendwie solche seltsamen Dinge, dann können Sie schon mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass da Belastungsmomente da sind aus dem Bereich der Vorfahren. Also bei Kindern, und wenn Sie das ganz deutlich merken, ein Kind ist belastet, also es ist wirklich stark belastet, es schreit in der Nacht, es hat Angstzustände und so, dann dürfen Sie sich als Mutter stellvertretend lossagen für das Kind und auch ein Kind einmal in der Nacht segnen, wenn es schläft. Ne? Die Hände auflegen und ganz besonders jetzt über einem Kind beten. und den Sieg Jesu über den Kinn aussprechen. Wenn Sie Phänomene beim Kinn feststellen, also eindeutige Belastungsphänomene beim Kinn feststellen, dann könnte man das tun. Ja, eben. Genau, ich sage ja, das müssen Belastungsphänomene in meinem Leben sein. Dass ich also ständig gedrückt bin und gar nicht vorwärts komme im geistigen Leben und irgendwie habe ich Wahrträume oder Angstzustände in der Nacht, wach gelegentlich auf, rede laut und aufgeregt im Bett oder sowas. Also wenn ich notorische Unruhe habe in mir, notorische Unruhe und solche Dinge feststelle und ich habe in meinem Lebensraum zurückschauend keine Begegnung mit Okkultphänomenen gehabt, an mir oder selbst praktizierend, dann muss ich in den Vorfahrenbereich gehen und dann könnte man sich natürlich erkundigen, man könnte eine Anamnese stellen und mal zurückfragen, aber man kann sich auch dann einfach lossagen im Namen Jesu, auch wenn man nicht genau weiß, jetzt ob das nun diese Dinge in den Vorfahrenbereich gewesen sind. Nee, wenn Sie das bewusst abgelegt haben, wenn Sie sich gelöst haben, gelöst wurden im Namen Jesu, wenn das klar ist, dann kommt es nicht mehr auf die Nachkommen. Dann ist der Befreiungsmoment gegeben. Wenn allerdings dieses Kind vor ihrer Bekehrung geboren wurde, dann ist es da. Es wird ja nur übertragen durch das Geburtsphänomen, das Austragen im Mutterleib. Ja. Intensive Kontakt. Also Wahrträume, ich hatte als Kind ganz intensive Wahrträume gehabt, weil ich also sehr stark medial veranlagt war. Ich hatte Wahrträume gehabt, ich konnte zum Beispiel voraussagen, was über und übermorgen passiert ist, wird. Ich habe das bis ins Detail gesehen, im Traum, und konnte genau sagen, so und so passiert es. Das sind Wahrträume. Das ist also eine hellseherische Fähigkeit. Also ich würde mal sagen, intensive Fürbitte, Sie können auch Ihre Fürbitte einteilen, eben in Tage oder so. Also ich tue das nicht gerne. Ich würde sagen, man könnte dann eben solche Fürbitte aufteilen, im Team oder so, dass man bewusste Fürbitte auch weitergibt. Also gut, Sie können auch eine andere, höhere Kapazität einsetzen und sagen, ich bete für 10 Leute, ich bete für 15 Leute. Wenn Sie das schaffen, ist gut. Ich möchte keine Grenzen setzen nach oben. Aber ja, also da muss ich sagen, ja und nein. Wenn Sie einen Namen vor Gott aussprechen, wirklich mit innerer Anteilnahme, und darauf kommt es ja an, es kommt ja darauf an, dass ich das wirklich ernst meine, mit innerer Anteilnahme und nicht, dass ich eine Liste runterbete und abhake, können Sie, und das tue ich zum Beispiel im Lobpreis, im Lobpreis kann ich Menschen mit einschließen, in meinem Lobpreis. Indem ich Gott anbete, kann ich Namen mit in meiner Anbetung einschließen und sie so in Anbetung vor den Thron Gottes tragen. Das ist möglich. Da werde ich auch nicht ins Einzelne gehen und Details aufzeichnen im Gebet, aber ich werde in der Anbetung Namen aussprechen. Ich habe mir das einfach so einfach, wenn ich die Zeit, die ich mir das Feuer erkauft habe, die Gold Also ich denke, als Gebet können Sie das aussprechen. Wenn Sie aber den Eindruck haben, dass Sie irgendwo gebunden sind und belastet sind, dann sollten Sie an dieser Stelle eine Seelsorge aufsuchen, dass Sie das bewusst im Befreiungsgebet formulieren und auch über Ihnen das Befreiungsgebet gesprochen wird. Aber ich bitte jetzt, dass Sie nicht an der Stelle rumsuchen und rummäkeln. Wir dürfen ganz getrost und frei als Kinder Gottes leben und müssen nicht in unserem Leben rumsuchen. Wenn der Geist Gottes wird uns irgendetwas zeigen, wo wir entdecken, hier ist ein Problem. Und dann werden wir erstmal ganz normal versuchen zu beten. Und wenn wir darüber keine Ruhe bekommen, wenn wir ständig an der Stelle wieder unruhig werden, dann werden wir irgendwann mit diesem Problem, mit dieser Wunde, mit dieser Belastung eine Seelsorge aufsuchen und mit ihm diese Dinge durchsprechen. Es ist biblisch nicht belegt. Es ist nicht belegt, zum Heiligen Geist zu beten. Ich kann es auch gar nicht. Ich würde es auch nicht tun. Also ich kann, die Bibel sagt uns, dass wir im Heiligen Geist zum Vater beten können. Wir können nicht zugleich im Heiligen Geist und zum Heiligen Geist beten. Aber wir können im Heiligen Geist zum Vater beten und im Heiligen Geist zum Sohn. Das geschieht im Heiligen Geist. Aber ich glaube, der Heilige Geist verwehrt Anbetung, weil der Heilige Geist, Jesus sagt, der Heilige Geist wird mich verherrlichen. Von dem meint, der Heilige Geist steht ganz im Hintergrund. Er will überhaupt nicht im Mittelpunkt stehen. Der Heilige Geist ist wie ein Tageslichtprojektor. Ja, also ich, als Bild. Ja. Wenn Sie anfangen, den Tageslichtprojektor zu bewundern, sehen Sie nicht, was er an die Wand wirft. Und damit hat der Tageslichtprojektor sein Ziel verfehlt. Der ist nicht zu bewundern. Der ist dazu, da etwas an die Wand zu werfen. Und der Heilige Geist tritt zurück, wenn er bewundert wird. Wenn er in den Mittelpunkt gerückt wird, tritt der Heilige Geist zurück. Zieht er sich aus der Affäre. Denn der Heilige Geist hat nur ein großes Ziel. Jesus zu verherrlichen. Ihn groß zu machen. Und dort, wo Jesus Christus groß gemacht wird, ist hundertprozentig der Heilige Geist da. Hundertprozentig. Würdest du auch so sagen? Ja. War die Erstmeldung, dann Sie? Ich kann aber, also ich bin total gepackt von nach Hause, müde und so weiter. Und bin nicht zugesagt, ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist die Person ist, die mich ermutigt und erfasst, die mich lehrt und so weiter. Gut, also das ist so. Wenn Sie sich... Gut, Sie können... Gut, ich möchte es Ihnen nicht absprechen. Ich möchte nur sagen, wenn Sie sich hundertprozentig an der Bibel orientieren wollen, dann gibt es in der Bibel nicht. In der Bibel wird der Heilige Geist nie angesprochen. Paulus hat ihn nicht angesprochen, Petrus hat ihn nicht angesprochen, Jesus hat ihn nicht angesprochen als Person. Keiner hat ihn angesprochen. In der Offenbarung kommt er überhaupt nicht vor. Also er steht wirklich im Hintergrund. Also überhaupt nicht, kann man, ist von den sieben Geistern Gottes die Rede. Er steht ganz im Hintergrund. Er will eigentlich nur, dass durch ihn das geschieht. Dass durch ihn der Vater geehrt wird, dass durch ihn der Sohn geehrt wird, dass durch ihn mein Leben verändert wird. Dass durch ihn ich ein lebendiger Zeuge sein kann. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Also wenn jemand für den Heiligen Geist missioniert, liegt er eindeutig schief. Wir haben keinen Auftrag, in irgendeiner Weise den Geist Gottes in den Mittelpunkt zu rücken. Er ist absolut die Mitte. Aber er will das nicht sein, indem wir uns mit ihm beschäftigen, sondern es geht nichts ohne den Heiligen Geist. Es gibt kein Wunder ohne den Heiligen Geist. Kein Mensch kann glauben an Jesus ohne den Heiligen Geist. Wiedergeburt ist nur durch den Heiligen Geist möglich. Der Heilige Geist ist eine enorm wichtige Persönlichkeit. Aber er ist ganz zart fühlend. Und er möchte nicht im Mittelpunkt stehen. Er möchte das andere. Das andere in den Mittelpunkt gerückt werden. Das will er. Er will Jesus anstrahlen. Er will wie ein Scheinwerfer sein, der Jesus anstrahlt. Wie ein Scheinwerfer sein, der die Erlösung anstrahlt. Wie ein Scheinwerfer sein, der die Heiligung anstrahlt. Er will das alles groß machen, was in der Bibel geschrieben steht. Das alles will er uns lebendig und groß machen. Aber ich hätte eben aufgrund dessen, sola scriptura, allein die Schrift, ich hätte aufgrund meines evangelischen Glaubens, Luther nochmal, allein die Schrift, hätte ich eigentlich nicht die Freiheit. Ja. Ja, genau. Aber Jesus wurde durch den Heiligen Geist geopfert, sagt der Hebräerbrief. Er ist durch den Heiligen Geist, hat er das Opfer gebracht. Also es ist immer die Dreieinigkeit. Wir können das auch nicht auseinanderreißen. Das heißt, wenn wir Jesus anbeten, dann ist automatisch der Heilige Geist mit dabei. Hat der Heilige Geist keinen Namen. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist, das ist eine Bezeichnung, kein Name. Ja? Das ist eine Bezeichnung, aber er ist eindeutig Gott. Ne? Das ist Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Nur haben diese drei Persönlichkeiten ihre ganz bestimmten Funktionen, ihre ganz bestimmten Aufgaben. Die gibt es ja keine Konkurrenz im Himmel. Das ist eine tiefe, wunderbare Einheit der Liebe. Aber es gibt einfach gewisse Grenzen. Und wenn das in der Bibel nicht bezeugt ist, dann will ich nicht persönlich über das jetzt rausgehen. Ich habe also schon gesucht, aber ich finde wirklich nichts. Ja, das ist ein Kirchenlied, aber das ist nicht biblisch. Sehen Sie, das ist zum Beispiel typisch unbiblisch, das Lied. Das ist theologisch völlig falsch. Ich brauche den Heiligen Geist nie darum bitten, bei mir einzukehren. Warum? Weil er durch die Wiedergeburt schon in mein Leben reingekommen ist. Brauche ich nie wieder bitten. Ich habe durch die Wiedergeburt den Heiligen Geist empfangen. Und jetzt ist er in mir. Ich brauche nie darum bitten. Es gibt nur eine einzige Stelle in der Bibel von Jesus, wo geschrieben steht, wenn ihr den Heiligen Geist bittet, also wenn ihr den Vater um den Heiligen Geist bittet. Und das ist vor Pfingsten ausgesprochen. Das muss man wissen. Heilsgeschichtlich kann man diese Bitte nicht auf uns übertragen. Wir leben nach Pfingsten. Das heißt, vor Pfingsten war der Heilige Geist nicht da. Da musste man darum bitten. Aber nach Pfingsten ist der Heilige Geist ausgegossen und er ist in jedem Menschen, der wiedergeboren ist. Ich kann darum bitten, dass ich erfüllt werde mit dem Heiligen Geist. Das ist eine andere Sache. Aber dass er in mir ist, ist ganz klar. Dass er mir Raum gibt, aber Und das ist sowieso, ne? Also es geht eigentlich nicht um mehr. Das Thema mehr Heiliger Geist hat ja immer so zu schwärmerischen Tendenzen geführt. Es geht ja, der Heilige Geist ist eine Person. Also als Beispiel. Ich stehe jetzt vor Ihnen. Als ich diesen Raum betreten habe, habe ich ihn mit meiner ganzen Persönlichkeit betreten. Mit meiner Vergangenheit, meiner Gegenwart.